Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3. Dresden, 30. Dezember 1788. Dein günstiges Urteil über meinen Aufsatz freut mich und muntert mich auf, dass der Gegenstand noch nicht erschöpft ist und dass sich manches noch im Detail sagen ließe, ist sehr wahr. Auch war es anfangs mein Plan, dein Gedicht als Beispiel zu brauchen, aber nachher schien mir dies dem ganzen Aufsatze ein kontroversmäßiges Ansehen zu geben, das mir zuwider war, und überdies muß ich dir gestehen, dass ich bei der Anwendung meiner Grundsätze manche Schwierigkeiten fand, die ein reifes Nachdenken erforderten und mich jetzt zu weit geführt haben würden. Ich begnügte mich also jetzt, nur allgemeine Winke zu geben, und war sehnenvergnügt, da ich nur einigermaßen mit einem Produkte dieser Art fertig geworden war. Die paar Zeilen aus deinem Gedicht machen mich auf das Übrige sehr begierig und erwecken allerhand Vermutungen über den Inhalt. Hast du denn niemand, der dir das Konzept abschreibt? Wer weiß, wann ich die Thalia bekomme? Was du von der Professur schreibst, hat mich nicht erbaut. Es ist jetzt zu spät, über die Sache zu reden, aber so viel muss ich dir doch sagen, dass jener an dir und du nicht an dem Professortitel eine Akquisition machst. An deiner Stelle würde ich wenigstens merken lassen, dass ich das fühlte. Es gibt Professoren in Jena, die man 2 Meilen davon kaum dem Namen nach kennt. Dein Ruf, selbst im historischen Fache, kann durch einen solchen Titel nichts gewinnen. Erbetteln sollst du nichts, das würde ich dir gewiss am letzten raten, aber begreiflich machen kannst du doch den Menschen, die sich für dich interessieren, was du durch Zeitverlust einbüßest. Jetzt musst du dich freilich ruhig verhalten, aber wirst du zum Professor ernannt, so kannst du noch immer Goethe detaillieren, was du für Einbuße und Aufwand dabei hast, anstatt einen Vorschuss zu suchen, welches mir nicht behagen will. Wenn er einsieht, wie teuer dir die fürstliche Gnade zu stehen kommt und für dich etwas tun will und kann, so wird er dir selbst schon nach der dasigen Verfassung bestimmte Ratschläge geben. Auf alle Fälle würde ich dir raten, jetzt gelegentlich zu äußern, dass du durch Vorlesungen in Jena Geld zu verdienen hofftest. Wird diese Hoffnung nicht erfüllt, so hast du nach einem Jahre wieder eine Veranlassung für deine Einbuße an schriftstellerischem Erwerb, eine Entschädigung zu fordern oder die Professur aufzugeben. Was du von Verbindlichkeiten sagst, die eine Besoldung dir auferlegen würde, will mir nicht einleuchten. Du bist kein Tagelöhner, der Buchhändler, der von ihrer Barmherzigkeit lebt und jede Aussicht zu einer entfernten Beförderung begierig ergreifen muss. Du hast als Schriftsteller einen Etat, der sich so hoch als manches Amt zu Gelde anschlagen lässt. Deine Arbeiten sind jedem Buchhändler willkommen. Dein Journal braucht nur monatlich herauszukommen, um fast allein deine Bedürfnisse zu bestreiten. Deine Aufsätze im Merkur, deine Rezensionen in der Literaturzeitung, Dein Geisterseher sind so gut wie bar Geld. Nichts ist natürlicher, als dich zu entschädigen, wenn du einige dieser Arbeiten aufgeben sollst. Dafür legst du dir keine andere Verbindlichkeit auf, als, solange du die Besoldung ziehst, das zu tun, was man als Professor von dir erwartet. Kannst du deine Umstände verbessern, so darf dir's niemand verdenken, wenn du deine Stelle aufgibst. Man hat ja bei dir nicht für die Zukunft gesäet, sondern man erntet ja gleich, wie du angestellt wirst. Du hast vergessen, mir wegen der Stücke aus Gibbons Geschichte zu schreiben, ob Wieland sie brauchen kann und was er dafür geben will. Ich habe schon angefangen zu übersetzen und diese Arbeit interessiert mich. Es ist eine treffliche Stilübung. Ich gebe mir alle Mühe, dass die Schreibart des Originals so wenig als möglich verlieren soll, und lasse mich's nicht verdrießen, wenn es auch anfänglich langsam geht. Wenn ich nur erst die Sprache ganz in meiner Gewalt habe, alsdann soll es schon besser gehen bei meiner Schriftstellerei. Ich habe wieder Stoff zu ein paar philosophischen Aufsätzen. Kant hat mir die moralische Begeisterung angegriffen und ich hätte Lust, mit ihm eine Lanze zu brechen. Aber erst will ich die Fortsetzung von Reinholds Abhandlungen über das Vergnügen abwarten, weil sie auch dahin einschlagen. Der Schluss deiner Briefe über den Carlos enthält eine überraschende und schöne Idee, die noch weiter hätte können ausgeführt werden. Die dramatische Entstehung eines idealischen Fürstencharakters kann deinem Carlos noch eine große Einheit geben, wenn du bei einer zweiten Auflage diese Idee mehr zur Herrschenden machst und manche einzelne Teile ihr mehr unterordnest. Deine schönsten Stellen passen sehr gut in diesen Plan. Durch das, was der Marquis ist, erfährt man, was Carlos werden würde, da er ihn versteht. Ich denke, diese Idee würde dich noch einmal bei einer zweiten Bearbeitung des Carlos begeistern. Die Geschichte, das Spiel des Schicksals, ist von dir. Am Stuhl hatte ich's schon erkannt, aber mich täuscht auch, dass du mir eine ähnliche Anekdote vom Herzog von Württemberg erzählt hast. Der Ton der Erzählung ist dir meines Erachtens sehr gelungen. Lebhafte Darstellung ohne Prätension ist eine Manier, die ich mir schwer vorstelle. Denke dir doch eine Art aus, wie ich Beiträge zum Merkur liefern könnte. Der Autorgeist ist sehr in mich gefahren. Ich kann mich nur noch immer nicht recht bestimmen. Wielands Aufsatz über die Kosmopoliten enthält sehr viel Gutes, doch bin ich in einigen Stücken nicht ganz seiner Meinung. Nimmt er's übel, wenn man ihm mit Bescheidenheit widerspricht? Lebe wohl, M&D grüßen, K.